Ihren Tee zu zählen. Ich schulde oben. Einmal, ach, die Frau. Ich bin ein schöner Hunter und habe einen schönen Vogel. Ich gehe durch Gibraltar, da spricht mich so ein Typ von der Seite an. Na, Sohnemann, nimm das, ist gut. Der Typ will mir ne Flasche mit irgendeinem stinkenden Gebräu andrehen. Mann, das riecht ja so, so wie meine Schwester stinkt nach dem Kacken. Sohnemann, das ist gut. 3000 Zinnis und sie gehört dir. Ich wartet ihn erstmal nicht und möchte weitergehen. Sohn, das ist guter Stoff, das macht dich geil und deine Gegner, die sind keine Gefahr mehr. So sagte ich, soll ich ihnen das glauben? Naja, ich kaufte eine und ging meinen Weg. Mama mia, das riecht ja, ob da meine Schwester reingemacht hat? Nein, ich glaube nicht. Ich nahm einen Schluck aus der Flasche. Der Geschmack, der erinnert dir an alte Schuhsohlen. Jetzt aber raus aufs Feld. Ich gehe auf das Nächtefeld in der Umgebung von Pontera. Die Monster kommen auf mich zu, drehen mit den Augen, halten sich eine Hand vor die Fresse. Ich trinke am besten die ganze Flasche schluck. Ich nahm einen Pfeil auf dem Rucksack, warf ihn ohne Bogen auf das Monster. Zack, wow, es ist einfach umgefallen. Wow, ich bin begeistert schnell wieder zurück nach Pronta gerannt. Hallo, Sir, ich nehme die ganze Kiste wie in diesem Zeug. Ja, so ne Mann, das hört man gern. Und ab diesem Tag bin ich ein Junkie, sogar mein Vogel findet das gut. Ich nahm die Kiste mit nach Hause, lagerte das Zeug ein. Einen Tag später geh ich wieder nach Pronterack zurück. Der Typ wieder da und er sagt: Sohnemann, möchtest du dieses hier kaufen? Das ist noch besser. Ich willigte ein, nahm auch diese blaue Flasche mit, trinke sie aus. Der Geruch ist nicht übel, es riecht wie kalter Kaffee im Zusammenhang mit Kräuterbier. Da muss noch irgendwas drin sein. Also ich setze an, trinke das Zeug aus und fühle mich super stark, also rein ins Haus. Das Zeug von gestern noch hinterher gesoffen, jetzt fühle ich mich super high, extra im Stahl. Boom, krache ich durch die Tür. Oh, wie die Tür flog aus ihren Rahmen, flog so schnell, dass sie über Prontara fliegt, weiter bis nach Islute und dort krachte sie in das Luftschiff. Das Luftschiff hängt in einem Luftsack, aber denn brauchen sie mehr. Nun raus aufs Feld. Ich nahm einen Pfeil, so ein Billigpfeil, für nur einen Zenit, warf ihn mit der Hand auf den nächstbesten Gegner. Es ist ORC Hero, aber der ist schon umgefallen. Mann, ich bin mit diesem Zeug der geile Lute. Das Zeug müsst ihr haben, AM Brunnen von Prontera steht. So ein Märchen. Von ha ha ha ha.